Ich wünsche mir ein Töchterlein, ich wär so gern Papa und lieb nur einer, die einer bist du. Du bist meine Greta Garbo, bist die schönste Frau der Welt. Dein Hemdchen ist aus Kräfteschien, dein Herz, das ist aus Stein. Hab keine Angst vor dem ersten Kuss, weil er ja doch einmal kommen muss. Es gibt nur einen Mann, der treu sein kann, und das bin ich. Karte genügt. Komme ins Haus, die Mutter braucht ja nichts davon zu wissen. Wenn wir am Abend unterm Haus durchstehen, denn jeder Spatz braucht im März einen Schatz für sein Herz. Zwei Herzen im Dreivierteltakt, die hat der März zusammengebracht, und das Märchen vom Glück wird einmal im Jahr für zwei Verliebte wahr. Zwei Herzen im Dreivierteltakt, enttäuscht uns nicht, wir warten auf euch, auf euch. Doch, doch, doch. Die Liebe, die ist wie ein Tonfilm mit mancher Wandlung im Verlauf der Handlung. Ja, wenn das Wärtchen, wenn nicht wär, ja, wenn. Drum frag nicht, warum ich gehe, frag nicht, warum. Was immer auch geschehe, frag nicht, warum. Ich kann dir nur mehr sagen, betrügen auch du, auch du, auch du bist mein Maskottchen gewesen. Du hast mir die Sonne gebracht, aber jetzt, adieu, mein kleiner Gardeoffizier, adieu. Adieu und vergiss mich nicht, und vergiss mich nicht. Adieu, adieu, das Lied ist aus.